Hallo Leute, so ich sitze in meiner wunderschönen Hummel. Ich habe gedacht, ich fahre noch mal nach Hannover zum Audi-Zentrum. Ich will mir ein paar schöne Audis angucken. Da gibt es ja wundervolle neue Modelle, die gefallen mir richtig gut. Also diese aktuellen. Ich will einfach mal schauen, was da so Schönes gibt. Ja, so sieht der Blick von der Hummel nach vorne aus. Ich lasse euch mal teilhaben. Kann ich eigentlich umschalten jetzt gerade? Ich drehe einfach das Ding um. So sieht das aus. Und jetzt. Oh, Sprachnachricht. Hört mal auf den Sound für echte Genießer. Ja, dann habe ich noch ein interessantes Ding, interessantes Coaching-Video, was ich dann gleich noch zum Besten gebe. Wenn ich da bin, würde ich sagen, bis gleich. Hi, meine Magic Man, ich bin da. Audi Zentrum Hannover. Ich krieg von denen kein Geld oder sowas, macht euch keine Sorgen. Ich will nur wirklich aus eigenem Interesse mal gucken, was hier Schönes gibt. Guck mal, das ist auch eine coole Optik. Seht ihr die Hummel da oben, wie sie sich spiegelt? Oh yeah! So, ich habe mal meine Jacke angezogen, bin mal ausgestiegen. Hier mal ein paar Schritte gehen. Einfach mal schauen, was hier Schönes gibt. Oh yeah! Ich mag ja diese neue aggressive Front. Mag ich wirklich gern. Finde ich wunderschön. Und hier haben sie den R8 Spider. Oh yeah! Schöne Teile. Schöne Teile. Guck mal, das ist mir gerade schon aufgefallen. Hier hat irgendwer dieses schöne Auto zerkratzt. Nicht nett. Ja, das habe ich mir ermöglicht in der Selbstständigkeit. Nicht dank meiner Freundin, sondern trotz meiner Freundin. Da muss ich wirklich sagen, also wirklich trotz all der Knüppel, die sie mir in die Wege geknüppelt hat, war ich in der Lage, das doch durchzuziehen. Es war deswegen nicht leichter. Ja. Was ich euch in diesem Video mitgeben will, ist wirklich, wirklich wichtig. Baut niemals euer Leben mit einer Frau zusammen auf oder um eine Frau rum. Die Nummer geht nicht auf. Ihr werdet immer verlieren. Weil die Frau nicht, ist kein rationales Wesen. Die Frau ist ein emotionales Wesen. Wow. Schöne Kisten. Die Frau ist ein emotionales Wesen. Und das habe ich mehrfach erfahren, einfach dahingehend, wenn ich versucht habe, ihr mit ihr was Vernünftiges zu besprechen, also einfach einen Plan zu machen für unsere Existenz, für unser Weiterkommen, dann ging es nicht darum, was ich gesagt habe, also der Inhalt hatte quasi kaum Relevanz. Viel mehr Relevanz hatte das, wie ich es gesagt habe. Welche Worte ich dabei gewählt habe und welche Emotionen ich dabei übertragen habe. Das hat sie darauf reagieren lassen. Bedeutet, Frauen reagieren auf Emotionen. Nicht auf die Argumente. Für uns ist völlig logisch, 2 plus 2 ist 4, 5 plus 5 ist 10, das brauche ich keinem Mann erklären. Aber für eine Frau kann 5 plus 5 auch durchaus 12 sein, wenn es sich gut anfühlt. Und auf dieser Basis kann man nicht bauen. Damit kann man nicht planen, damit kann man seine Existenz nicht bestreiten. Das funktioniert einfach nicht. Und dahingehend treffen diese Weiber ihre Entscheidung. Und für uns Männer ist das völlig normal, dass wir Entbehrungen in Kauf nehmen. Dass wir Durststrecken in Kauf nehmen. Dass wenn wir körperlich was erreichen wollen, dass wir unsere Ernährung einstellen müssen, dass wir verzichten müssen. Wir können dann keinen Alkohol trinken. Wir können nicht abends nochmal schön fettig irgendwo essen gehen. Das geht einfach nicht. Gewisse Dinge funktionieren nicht. Man muss Entbehrungen in Kauf nehmen. Wenn man sich selbstständig machen will, man kann nicht gleich hier sich so ein SQ7 kaufen. Das ist nicht möglich. Fühlt sich gut an. Aber hinten raus, das kostet 64.900 Euro. gebraucht. Und wehe, da dran ist mal irgendwas kaputt. Also worauf ich hinaus will, man muss Entbehrungen in Kauf nehmen, um das langfristige Ziel zu erreichen. Das ist aber für Frauen kein Argument. Für Frauen zählt, das jetzt zu essen, weil es gut schmeckt. Jetzt zu rauchen, weil es sich gut anfühlt. Jetzt noch ein Pferd zu kaufen, weil es so süß ist. Jetzt noch einen Hund dazu zu kaufen, weil er so süß ist. Oh, der süße Welpe. Ja, ich kann das durchaus nachvollziehen. Aber das passt halt nicht mit dem rationalen Wesen des Mannes zusammen. Und deshalb ist die Frau auch geneigt, sich von dir zu trennen, wenn es sich nicht mehr gut anfühlt. Aller Rationalität zum Trotz. Ist eine Frau gewillt, ihren Mann wegzuwerfen wie einen alten Lappen, weil... Oh, ich gehe erstmal hier rum, hier ist weniger windig. Wegzuwerfen wie einen alten Lappen, weil es fühlt sich nicht mehr gut an. Der Neue ist so aufregend. Der ist so sexy, den hat sie im Gym kennengelernt. Der hat die Disziplin an den Tag gelegt, weil er die Ruhe hatte, weil er ein Single-Mann war. Deswegen konnte er sich auf sich fokussieren, seine Ernährung einstellen und seinen Sport in den Mittelpunkt stellen. Deswegen sieht er jetzt Hammer aus. Und deswegen fühlt sich das für sie so gut an, wenn sie ihn sieht. Und deswegen will sie ihn jetzt. Und nicht mehr die Mangina-Pflaume, die sie zu Hause hat. Den ganz normalen Mann, den sie abgewirtschaftet hat. Wie gesagt, es ist verrückt hier draußen. Und deshalb kann ich euch nur empfehlen, baut euer Leben für euch selber auf. Setzt eure Ziele in den Mittelpunkt. Und weicht davon nicht ab. Kein Millimeter. Keine Zugeständnisse. Gar nichts. Das respektieren die Frauen. Ich werde nie vergessen, als ich mit meiner Ex, als wir das Haus gekauft haben, 2013. Ich war top in Form. Ich war nur laufen. Ich war regelmäßig bei McFit zum Trainieren. Ich sah super aus. Und ich wollte das ausbauen. Aber dann konnte ich plötzlich nicht mehr meinen Körper ausbauen, sondern musste das 500 Quadratmeter Haus mit meiner Muskelkraft ausbauen. Und wenn man 8 Stunden lang den Boschhammer geschwungen hat, um einen Bart auszuhämmern und den Schutt dann in Maurerkübeln runterzutragen am Abend noch, danach nochmal um 19 Uhr in den Baumarkt zu fahren, damit man noch eine Schraube bekommt, damit die Heizung nicht weiter tropft und das Haus nicht absäuft, dann fährt man danach nicht mehr ins Gym. Das macht man einfach nicht mehr. Dann ist man völlig im Arsch. Und dementsprechend wird der Körper wieder weich. Die Disziplin geht raus. Und dann ist man froh, wenn man abends noch Fastfood essen kann. Und dann sagt die Frau irgendwann zu dir, ja, du kannst auch mal wieder Sport machen, wie siehst du eigentlich aus? Gut, dann habe ich irgendwann dieses Elend alles hinter mir gelassen, renne wieder regelmäßig ins Fitnessstudio, jeden Tag. Und dann sagt sie zu mir, ja, du gehst ja auch nur noch zum Sport. Willst dich wohl schick machen für die anderen Weiber? Also es ist egal, was ihr macht es falsch. Und deswegen rate ich euch, wie ich gesagt habe, baut euer Leben für euch selber auf. Du als Mann bist der Mittelpunkt. Du bist wertvoll. Du kannst dir selbst Planungssicherheit geben. Es gibt immer Dinge, die kannst du nicht bestimmen. Gesundheit und so weiter. Aber auch da kannst du viel Einfluss nehmen. Wie gesagt, nimm den Stress aus deinem Leben und bau dein Leben für dich selber auf. Und lass dir nicht von den Weibern erklären, was richtig und was falsch ist. Die leben in Wahnvorstellungen, in absoluten Wahnvorstellungen. Die sind nicht der Preis. Für mich als Mann zum Beispiel ist es völlig normal zu wissen, dass ich jetzt im Alter von 38 Jahren mit hoher Wahrscheinlichkeit kein Formel-1-Weltmeister mehr werde. Der Zug ist abgefahren. Das ist eine Realität, der ich mich stellen muss, die sich zwangsläufig stellt. Ohne die Förderung in jungen Jahren, ohne das kontinuierliche Karttraining durch die verschiedenen Rennsportklassen wirst du kein Fahrer. Und mit 38, wenn du das nie gehabt hast, ist das vorbei. Da gibt es keine Motorsportlizenz in diesen Klassen mehr. Völlig logisch. Ich werde wahrscheinlich auch kein Boxweltmeister mehr, weil ich den Trainingsvorsprung zu einem 27-jährigen Superfighter oder einem 25-jährigen Superfighter, der schon seit 10 Jahren hart jeden Tag daraufhin trainiert, nicht mehr aufholen kann. Das ist eine Realität. Das ist eine Realität, die sollte auch jedem Mann klar sein. Jetzt habe ich mich mit verschiedenen Frauen unterhalten in ihren 20ern. Und die sind dann ein bisschen aus der Form geraten, ein bisschen fett geworden. Und die sagen, naja, ist ja jetzt nicht so schlimm. Die 30er werden meine Jahre. 30-jährige Frauen sind genauso schön wie 20-jährige. Da kann ich auch noch alles machen. So, jetzt ist die gleiche Frau in den 30ern, Anfang 30, und erzählt mir, ja, 40-jährige Frauen, die mit 40 ist man auch noch wunderschön. Ich habe es immer noch nicht geschafft abzunehmen, aber mit 40, da habe ich ja jetzt noch 8 Jahre Zeit, das beruhigt. Das ist so ähnlich zu meinen Zeiten, wo ich noch geraucht habe. Ich wusste zwar, Rauchen ist scheiße, das macht überhaupt gar keinen Sinn, das macht mich kaputt. Ich sollte mal damit aufhören, aber ach, ich bin ja noch jung. Ach, ich kann auch noch nächstes Jahr aufhören oder übernächstes Jahr, das wird alles nicht so tragisch. Und solange man sich mit diesen Wahnvorstellungen selbst beweihräuchert, kann man sich natürlich selbst wahnsinnig belügen. Und das ist krass. Also 20-jährige Frauen erzählen dir, 30-jährige Frauen sind auch noch schön. 30-jährige Frauen erzählen dir, 40-jährige Frauen sind noch schön. 40-jährige Frauen erzählen, oh, mit 50 sind Frauen auch noch super sexy. Jetzt habe ich mich mit einer 60-Jährigen unterhalten, die erzählt mir, dass Frauen mit 70 auch noch sehr attraktiv sind. Ja, mit 100 sind sie auch noch, also wahnsinnig sexy. Das wird mir dann die 90-Jährige erzählen. Also ich frage mich wirklich, oder ich frage es mich nicht mehr. Ich frage euch auch nicht. Es ist. Man muss es gar nicht bewerten. Das ist die Realität und das sind die Wahnvorstellungen, mit denen wir zu tun haben. Und das sind diese Wesen, diese Frauen, mit denen wir versuchen, aufgrund unserer Blue-Pill-Konditionierung von klein auf ein Leben aufzubauen. Wie soll das funktionieren? Das ist doch logisch, dass dir dieses Leben, dieser Traum, dieses Disneyland, Heidi-Deidi, Hocus-Pocus, dass dir das unterm Arsch weggerissen wird, dass das platzt, diese Seifenblase. Das hat kein Fundament. Ich denke, meine Message ist rübergekommen. Baut euer Leben für euch selber auf. Euer Geld. Dann könnt ihr euch so eine Karre kaufen. Was kostet sowas? Ach, das Fahrzeug hat schon einen neuen Besitzer. Ja, kann ich verstehen. Sieht schick aus. Schöne Teile. Keine Ahnung, was das kostet. Ist eine 8, würde ich sagen. Oder? Kann man schwer auseinanderhalten inzwischen bei Audi, ob es eine A6 oder eine 8 ist. Habe ich mich schon immer schwer getan. Es ist auf jeden Fall ein Quattro. Ich würde sagen, es ist eine 8. Sieht sexy aus. Sowas lasst 40-50k kosten. Ist viel Geld. Kann man aber erreichen, wenn du dich auf deine Selbstständigkeit konzentrierst und auf dich selbst. Alles möglich. Wenn du das auf die Ziele der Frau konzentrierst, ja, dann spielst du Happy Wife, Happy Life. Und das will ich euch auch noch mit auf den Weg geben. Ich bin Immobilienmakler. Selbstständig. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was man so bei Immobilienbesichtigungen sieht, wenn man Pärchen da hat. Und ich sage euch, dieser Mann wollt ihr nicht sein. Ihr wollt nicht dieser Super-Simp sein, dem Folgendes passiert. Und genau so ist es mir passiert. Ich habe eine Wohnung zum Beispiel verkauft jetzt hier in Hannover. Eine schöne Wohnung. Und sowas kostet hier schnell 400.000 Euro. Und das junge Akademikerpaar hat das mit mir besichtigt. Und dann sagt die junge Frau, sagen wir junge Frau, ich würde mal sagen, vom Alter 30 Strich habe ich so in Erinnerung. Glatt 30, gerade 30 geworden. Sagt dann, nachdem wir die Besichtigung abgeschlossen hatten und ihr gefiel das wirklich augenscheinlich sehr gut und das wollte sie ihrem Mann auch quasi mitteilen und sagt dann, naja, ich habe das ja meinem Freund schon erklärt. Happy Wife, Happy Life. Also es hört sich an wie Erpressung. Also es hört sich in meinen Augen an, ist Happy Wife, Happy Life ist eine Erpressung. Weil machst du ihr Life nicht happy? Zerstört sie dir dein Life. Und das können die ziemlich gut. Oder anderer Fall, auch krass. Dann habe ich ein Reihenhaus verkauft. Auch Preisklasse knapp 500.000 Euro. Auch wieder ein junges Paar. Sie ist gedanklich schon eingezogen. Ihr hat das super gefallen. Er war sehr rational. Er war sehr logisch von seinen Denkprozessen. Und hat die Dinge sorgsam gegeneinander abgewogen. Das führte wiederum dazu, dass er dann doch die Kaufentscheidung getroffen hat, auch getrieben durch ihre Begehrlichkeiten, dass sie das unbedingt wollte. Und dann saßen wir beim Notar und er hatte zu Recht noch 3 Einwände und Fragen an den Notar, ob man zu seiner Absicherung seine Interessen jetzt, was noch an dem Haus nachträglich gemacht werden soll, diese Zusicherung, die der Verkäufer zu geben hat, dass man das jetzt bitte noch nicht nur mündlich festhalten, sondern auch in dem Kaufvertrag noch erweitern soll, bitte schriftlich. Und das kann ich durchaus nachvollziehen. Der Mann unterschreibt für in Summe über 500.000 Euro Schulden bei der Bank. Er alleine, seine Frau unterschreibt dann nicht, seine Freundin. Nur er kauft das Ding. Er muss unterschreiben. Sie will und er kauft. Und jedenfalls fragt er dann den Notar, ob es möglich ist, den Notarvertrag dahingehend zu erweitern, damit er diese Sicherheit einfach noch bekommt, dass diese Arbeit noch wirklich noch durchgeführt werden. Ja, sagt der Notar, das ist möglich, aber dann müsste er jetzt hier diesen Passus und das noch ändern, würde einen kleinen Moment dauern. Und dann zieht sie bei ihm am Ärmel und sagt, ach du Schatz, jetzt lass doch mal gut sein, jetzt unterschreib das so. Was hat er gemacht? Er unterschreibt das so. Happy wife, happy life. Ihr wollt das nicht sein. Ihr wollt das nicht sein. Ich habe mich auch schon mehrfach in dieser Situation wiedergefunden und ich mache diese Videos für euch, damit ihr euch da nicht wiederfindet. Die sind gnadenlos. Die lieben nicht uns Männer. Die lieben nur das, was wir für sie tun können. Wie sagt man so schön? Frauen sind human beings. Wir sind human doings. Wir sind austauschbare Werkzeuge für die Weiber. Das ist die Realität. Je eher ihr diese Pille versteht und schluckt, desto eher könnt ihr mit der Disneyland-Fantasie aufräumen und in euer Leben starten. Danke für eure Aufmerksamkeit. Lasst mir ein Like da. Abonniert meinen Kanal, falls ihr es nicht schon getan habt. Kommentiert, teilt es mit euren Freunden. Ihr werdet mit Sicherheit Freunde haben, für die dieses Red Pill-Wissen wirklich lebensrettend sein kann. Denkt immer dran. Ein treuer Hund, ein treues Pferd ist mehr als 1000 Weiber wert. Bis bald.